Kundgabe 7986. Empfangen am 7.9.1961. Die Liebe vollbrachte das Erlösungswerk. Die Liebe des Menschen Jesus zu seinen Mitmenschen war so groß, dass sie ihn bewog, schwerstes Leid auf sich zu nehmen, um ihnen dadurch zu helfen, weil er ihre große geistige Not erkannte, ihre Unseligkeit und ihre Hilflosigkeit, sich von meinem Gegner frei zu machen aus eigener Kraft. Die Liebe des Menschen Jesus gab ihm hellstes Licht über den Zustand der Menschen, über dessen Ursache und einzige Rettungsmöglichkeit. Die Liebe opferte sich also selbst für deren Erlösung, denn er erkannte auch Kraft seiner Liebe die Mission, die er selbst übernommen hatte. Er wusste es, dass er sich selbst mir erboten hatte, zur Erde herabzusteigen, in einer menschlichen Hülle Aufenthalt zu nehmen und diese so zu gestalten, dass sie mir selbst zur Hülle dienen konnte, dem großen Geist der Unendlichkeit, der unbegrenzt war, doch eine menschliche Hülle voll und ganz durchstrahlen konnte. Und also wurde ich selbst Mensch, das heißt, meine Liebekraft, meine Ursubstanz erfüllte gänzlich eine menschliche Form, die eine reine Seele von oben barg. Eine Seele aus dem Reiche des Lichtes, die sich selbst erboten hatte, für die große Urschuld der gefallenen Geister ein Sühnewerk zu leisten, wie dies meine Gerechtigkeit verlangte, um die gefallenen Wesen wieder aufnehmen zu können in mein Reich. Der Mensch Jesus war diese Seele des Lichtes. Er war die menschliche Form, die ich mir zum Aufenthalt wählte und in der ich selbst das Erlösungswerk für euch vollbracht habe. Unermessliches Leid musste der Mensch Jesus erdulden während seines Erdenwandels, weil seine Seele die Finsternis empfand, in der sie weilen musste, und weil er seinen Leidensweg krönte mit seinem Tod am Kreuz, der unermesslich qualvoll war und den Menschen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft die Freiheit brachte aus den Händen der Macht, die mir feindlich gesinnt war und das Geistige einst zur Tiefe hinabgerissen hatte. Doch er muss anerkannt werden als Erlöser Jesus Christus, in dem die ewige Gottheit selbst das Tilgungswerk für die große Sündenschuld vollbracht hatte. Denn erst diese Anerkennung bringt ihm die Lösung von meinem Gegner. Die Anerkennung Jesu als Hülle meiner selbst bedeutet für den Menschen auch das Freiwerden von der einstigen Schuld. Und diese Anerkennung muss lebendig sein, nicht nur tote Worte, die der Mund ausspricht, sondern überzeugter Glaube daran, dass er und ich eins wurden, dass Jesus Gott ist, dass ich selbst in dem Menschen Jesus gewesen bin und also ich selbst die Menschen erlöste von Sünde und Tod. Um zu diesem lebendigen, das heißt überzeugten Glauben zu gelangen, müsstet ihr in der Liebe leben. Ihr müsstet dem Menschen Jesus nachfolgen, dessen Leben ein unausgesetztes Liebewirken war. Und wenn ihr nur des Willens seid, wird er auch diesen Willen stärken, auf dass ihr euch überzeugt zu ihm bekennet und dadurch auch die Gnaden des Erlösungswerkes in Anspruch nehmen dürfet, die euch volle Erlösung sichern. Ihr sollet wissen um die große Bedeutung seiner Niederkunft, um seine Mission und um das Geheimnis meiner Menschwerdung in ihm. Ihr sollt wissen, dass er nur die schaubare Hülle gewesen ist für mich selbst, dass ich als unendlicher Geist euch nicht schaubar sein konnte und mir daher selbst eine Hülle erwählte, die ich voll und ganz durchstrahlen konnte, auf dass ihr mich nun schauen könnet, wenn ihr dieses mein Erlösungswerk anerkennet und das Opfer des Menschen Jesus annehmen wollet. Wenn ihr selbst die Tilgung eurer Urschuld begehret und darum unter das Kreuz flüchtet mit eurer Schuld. Und sie wird euch wahrlich abgenommen werden. Ihr werdet frei sein und wieder eingehen können in mein Reich des Lichtes und der Seligkeit. Und ihr werdet mich selbst dann schauen können in ihm, in Jesus Christus, in dem ich selbst für euch am Kreuz gestorben bin. Denn es war die Liebe, die in Jesus zur Erde herniederstieg. Es war die Liebe, die ihn erfüllte und die für euch Menschen das schwerste Opfer vollbrachte. Und diese Liebe war ich selbst. Amen.